Guten Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die Diensthabende Ärztin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das Ordnung für Sie? Ja, das ist Ordnung, Frau Okay. Doktor. Zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Ja. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Rainer Müller. Rainer Müller. Frau Müller, könnten Sie Nein, Ihre ich bin Herr Müller. Entschuldigung. Herr Müller, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja. R E I N I R Rainer. Und R-E-I-N-E-R. ja. Okay, Mein Rainer. Vorname ist M Ü Doppel L E R Müller. Okay, Herr Müller, wie alt sind Sie? Ich bin 55 Jahre alt. 55, okay. Wann sind Sie genau geboren? 12. Mhm. 1970. 70, Ja. Juni. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Und wie viel wiegen Sie? Ja, ich bin 1,72 Meter und 75 Kilogramm. 75, Ja. okay. Wie heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Mein Hausarzt ist Herr Schmidt. Herr Herr Schmidt. Schmidt mit Ja, Herr D Schmidt. oder T? DT, Ende. Ende. Ja. Ende T, okay. DT, Ende DT, Schmidt. Double T, okay. Ja. Herr Schmidt. Herr Müller, was führt Sie heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Frau Doktor, ich habe starke Bauchschmerzen. Starke Bauchschmerzen. Wo genau sind Ihre Schmerzen? Die Schmerzen, besonders meine Nabel lokalisiert, Mhm. aber ich fühle mich ganz Bauchschmerzen, Doktor. Okay. Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Seit 2 Wochen haben diese Schmerzen. 2 Wochen. Ja. Okay. Könnten Sie bitte Ihre Schmerzen könnten Sie bitte Ihre Schmerzen beschreiben, dass diese Schmerzen krampfartig, dumpf, stechend, brennend. Ja, diese Schmerzen sind kolikartig und drückend, ja. Aber besonders kolikartig, ja. Okay. Strahlende Schmerzen irgendwo hinaus? Die Schmerzen sind nicht irgendwo, strahlen nicht irgendwo hinaus. Okay. Haben Sie jetzt Schmerzen? Ja, Doktor, ich habe jetzt Schmerzen, ja. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Wobei ein sehr leichter Zehn sehr starke Schmerzen entspricht. Ja, das sind ungefähr 5 bis 7. 5 bis 7, okay. Ja. Könnten Sie Ihre Schmerzen bis zum Ende des Gesprächs aushalten oder brauchen Sie sofort ein Schmerzmittel? Ja, ich kann warten, Doktor. Okay. Denken Sie, es einer bestimmte Auslöser für Ihre Schmerzen gibt? Ja, eigentlich, ich muss sagen, vor 2 Wochen bin ich mit meiner Cousin eine Restaurant gegangen und haben wir mit ihnen eine Pizza gegessen. Ich denke, nach dem Essen hatte ich diese Schmerzen, Doktor. Nach dem Essen, Ja, okay. ja, ja. Trinken Sie Alkohol auch? Haben Sie Alkohol getrunken vor 2 Wochen? Ja, ich trinke normalerweise ein Glas Wein bis oder 5 oder 6 Mal pro Woche, ja. Okay. Aber ich trinke jede Woche Alkohol, Doktor. Okay. Aber haben Sie früher 55 Werden gehabt? Nein, nein, das ist einmalig. Okay, waren Sie für diese Beschwerden beim Hausarzt? Ja, Doktor, vor 2 Tagen bin ich mein Hausarzt gewesen. Sie hat mir eine Medikamente eingenommen. Heißt, ja, ich muss erinnern, ja, das ist heißt Imodium, Imodium, ja. Imodium, okay. Ja, ich habe zweimal eingenommen, aber das war mir nicht geholfen. Okay. Haben Sie Fieber auch, Frau Herr Müller? Fieber, ich habe keine Fieber, nein. Okay. Haben Sie Nachtschweiß oder Schüttelfrost? Ich habe nicht bemerkt. Okay. Haben Sie in letzter Zeit ungewöhnlich ab oder zu genommen? Ja, Sie haben recht. Ich ungefähr 2 Kilogramm abgenommen, ja. Seit 2 Wochen, ja, seit 2 Wochen. 2 Wochen, Ja. 2 Kilogramm. Ja, 2 Kilogramm, ja. Okay. Ist Ihnen übel? Ja, ich habe ich habe Übelkeit. Okay. Haben Sie erbrochen auch? Ja, erbrochen, ja. Wie oft haben Sie erbrochen? Ja, mein Beschwerde hat plötzlich aufgetreten, sind plötzlich aufgetreten. Aber im Verlauf der Zeit sind immer geschlimmer worden. Und seit 2 Tagen hatte ich 2 oder bismal Erbrechen, ja Doktor. Okay. Täglich. Okay. Wie sah das Erbrochenes aus? Gelbe. Gelbe. Ja. Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Haben Sie Ja, Durchfall? Doktor, ich seit 2 Tagen hatte ich auch Durchfall, ja. Wie oft gehen Sie auf die Toilette? Auf Toilette? Ja, vielleicht 4 und 5 Mal täglich. 4 und 5 Mal, okay. Ja. Ich hatte wasserigen Diarrhea, Doktor. Ja, was? Haben Sie Blut im Stuhl bemerkt? Ja, nein, ich habe nicht bemerkt. Okay. Hatte das Stuhl unangenehmes Geruch? Ich habe nicht bemerkt. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Normalerweise gut, aber deswegen diese Beschwerden habe ich nicht gut Appetit. Ich habe kaum Appetit. Okay, schlafen Sie gut? Ja, vor etwa Tagen, ungefähr seit 1 Woche, schlafe ich nicht gut. Weil Aufgrund. muss ich viele Mal auf den Toilette gehen, ja. Okay, ja, okay, ich verstehe. Gibt es andere Personen Ihre Umgebung, die ähnliche Beschwerden Ja, ich wohne gehabt haben? ich wohne allein, aber ich keine Ahnung, nein. Okay. Ihr Freud'un Zeiner Freud'un habe Ende Hebeschwerden ihmeine nachdem Meine Cousin, oder? ja Cousin. Ja, ich habe gehört, sie hat ja endliche Beschwerden, ja Doktor, Sie haben recht. Okay. Herr Müller, ist bei Ihnen irgendwelche chronischen Erkrankungen bekannt? Chronische Erkrankungen, ja. Ja, zum Ja, Beispiel ich Blutdruck. habe vor ein Monaten bin ich meine Hausarzt gewesen. Sie hat mir gesagt, ich hatte gutartige Vergrößerung der Vorsterdrüse. Wie bitte? Vor. Vorsterdrüse. Okay. Nehmen Sie Medikamente dagegen für diese Beschwerden? Nein, sie hat mir gesagt, sie muss gehen Urologien, aber einen Termin ist sehr schwer. Ich werde. Okay. Noch etwas? Haben Sie andere Vorerkrankungen? Ich habe seit 5 Jahren Bluthochdruck. Okay. Noch etwas? Ja, ich fühle mich manchmal Tachykardie oder Herzklopfen. Ja, ich keine Ahnung, aber ich denke, ich habe Herzritmstörungen. Haben Und Sie für die ungefähr seit 2 Jahren. 2 Jahren. Aber eine Erkrankung bei Ihnen eine Erkrankung ist nicht bekannt. Ja, nicht bekannt, ja. Okay. Jetzt haben Sie Herzklopfen, Herzrasen. Ja, ich habe gesagt, Doktor, ich fühle mich manchmal Herzklopfen oder Herzrasen, ja. Haben Sie Husten oder Atemnot? Nein, ich habe keine Husten und Atemnot. Okay. Haben Sie Brustschmerzen oder ein Eingegefühl? Nein, ich habe nicht bemerkt. Okay. Und noch etwas? Ja, vor halben Jahren hatte ich eine Harnblasenentzündung mit Antibiotik behandelt. Okay, vor 6 Monaten. Okay. Ja. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja, dagegen mein Hochblutdruck nehme ich Beta-Blocker zweimal täglich. Kennen Sie die Name? Kennen Sie der Name dieser Medikament, dieser mit Beta-Blocker? Ja, vielleicht, ja, ich kenne Rampril. Ramipril. Welche Dosierung nehmen? 5 Milligramm täglich, zweimal. Zweimal, okay. Und Morgen und Abend. okay. Und noch andere Medikamente nehmen Sie? Ich nehme keine anderen Medikamente ein. Okay, Sie nehmen regelmäßig Ramipril ein. Ja. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, mit 30 Jahren hatte ich einen Unfall und meine Unterarm gebrochen und ich hatte eine Operation, ja. Okay. Rauchen Sie, Frau, rauchen Sie, Herr Müller? Ja, leider. Ja, leider ich rauche 10 Zigarette täglich. Seit wann haben Sie Rauchen? Geralt. Seit zwanzig Jahren. Zwanzig Ja. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich habe gesagt, Jeden Tag. ich trinke ein Glas Wein 5 oder 6 Mal pro Woche. 5 oder 6 Mal. Okay. Ein Glas Wein. Das ist eine rhythmische Frage. Bitte nehmen Sie nicht persönlich. Hatten Sie jemals Kontakt mit Drogen? Ich habe nicht Druck probiert. Okay, sehr gut. Und treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, ich treibe manchmal laufen, manchmal Tennis spielen, ja. Wie oft in einer Woche? Zweimal pro Woche. Okay. Okay. Gibt es in Ihrer Familie irgendwelche chronische Erkrankungen beim Vater oder bei der Mutter? Mein Vater ist mit 67 Jahre an Darmkrebs gestorben. 67. Entschuldigung, Lungenkrebs gestorben. Und auch er hatte einen Herzinfarkt. Meine Mutter mit 60 Jahren. Ihre Vater hat Myokardinfarkt, hatte Myokardinfarkt. Hatte Myokardinfarkt, Okay. aber sie hat Lungenkrebs verstorben, ja. an Lungenkrebs gestorben, ja. Ihre Mutter? Meine Mutter mit 60 Jahren an Darmkrebs gestorben. Darmkrebs. Ja. Ja, es tut mir sehr leid. Dankeschön. Und haben Sie Geschwister? Ich bin Einzelkind. Nein, danke. Okay. Was machen Sie beruflich? Ich bin Lehrer. Lehrer. Und Sie haben gesagt, Ja, Sie leben allein. ich bin geschieden, ich wohne allein, ja. Geschieden. Und Ja. okay. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder, einen Tochter, einen Sohn. Sie sind gesund aber. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich bin vollständig geimpft, ja. Haben Sie irgendwelche, haben Sie etwas, haben Sie gegen etwas allergisch? Allergisch, ja, ich habe gegen Penicillin Allergie. Wie reagiert sie darauf? Das äußert sich Atemnot und Juckreiz. Okay. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, Doktor. Was machen, was bedeutet letzte Zeit? In der 6 Monaten. Ha, in der 6 Monaten. In der 6 Monaten bin ich immer in Deutschland. Okay. Sehr gut. Herr Müller, ich habe keine weiteren Fragen. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, Frau Doktor. Was habe ich? Ich habe starke Bauchschmerzen, Durchfall und ich habe gesagt, meine Mutter an Darmkrebs gestorben. Ja. Ich habe Krebs. Ja, ich verstehe Ihre Sorge, Herr Müller. Aber momentan es gibt keinen Grund. Momentan es gibt keinen Grund zur Sorge. Und Krebs ist nicht immer 100% erblich. Und ihre Beschwerden können viele Ursachen haben. Um eine eindeutige Diagnose zu stellen, müssen wir ein paar Untersuchungen durchführen. Und bitte machen Sie sich keine Sorgen, wir werden alle nötigen Untersuchungen durchführen. Zuerst ich körperlich untersuchen, danach Blut abnehmen und einige Laborwerte überprüfen. Ich werde Ihre Beschwerde mit meinem Oberarzt besprechen. Sobald die Ergebnisse vorliegen, kann ich Ihnen eine genaues sagen. Bitte gehen Sie in den Behandlungszimmer jetzt und ich werde gleich zu Ihnen kommen. Okay, danke schön. İnfarkt haben Sie. Okay. Herr Oberarzt, ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Der Patient heißt Rainer Müller, ist 45 Jahre alt, 1,72 Meter groß und wiegt 75 Kilogramm. Herr Müller stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Wochen bestehender zunehmender kolikartikel difüzer abdominal Schmerzen ohne Ausstrahlung vor. Die Schmerzen sind nach Versehen einen Pizza plötzlich aufgetreten. Und hätten sich mit der Zeit verschlimmert. Der Patient hat vor 2 Tagen beim Hausarzt aufgesucht und er hat ihm Imodium verschiebt, aber ohne Besserung. Jedoch keine Besserung. Die Schmerzintensität liegt bei 5 bis 7 von 10 auf der Schmerzskala. Der Patient klagte über seit 2 Wochen Nausea und besonders seit 2 Tagen Erbrochenes. Die Erbrochenes sah gelblich aus. Der Patient klagt überall. Seit 2 Tagen Diarrhoe, Wasserdiarrhoe, 4 bis 5 Mal täglich. Die Fragen nach Fieber, nach Schweiß, Schüttelfrost oder Wasserlassenstörung wurden verneint. In der vegetativen Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz und Insomnie, schmerzbedingte Inappetenz und Insomnie. Der Patient an Vorerkrankungen leidet er vor 1 Monat an Prostata-Hyperplasie. Und seit 5 Jahren an arterielle Hypertonie. Er hat seit 2 Jahren unbekannte Herzstörungen wie Takykardie und Herzklopfen. Der Patient ist vor 2 Monaten aufgrund einer Cystitis eine Cystitis mit Antibiose behandelt worden. und er hat und er ist im Alter von 30 Jahren aufgrund einer Unterarmfraktur einen Osteosynthese durchgeführt worden. Ja. Und er nimmt regelmäßig Ramipril 5 Milligramm zweimal täglich und er raucht 10 Zigaretten täglich seit 15 Jahren und er trinkt ein Glas Wein 5 oder 5 bis 6 pro Woche. Drogenkonsum wurde verneint. Sie treibt regelmäßig Sport. Er treibt regelmäßig Sport. Er läuft oder Tennis spielt zweimal pro Woche. Er arbeitet als Lehrer. Er ist geschieden und lebt allein. Er hat zwei gesunde Kinder. Er ist vollständig geimpft und er hat Pelicillin Allergie mit Symptomen Dyspnoe und Pruritus. Reiseanamnese ist unauffällig. In der Familienanamnese wurde angegeben, ihr Vater ist mit Alter von 62 Jahren an Bronchialkarzinom verstorben. Seine Mutter ist im Alter von 60 Jahren an Kolonkarzinom verstorben und er hat keine Geschwister. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten ein Gastroenteritis hin. Als differenzielle Diagnosen kommen Magen Ulcus Diodoni, Ulcus Peptikus, Ulcus Ventriculi, Ulcus Diodoni und Magenkrebs. Oder ja, Darmkrebs, Kolonkarzinom, Ich vermute, Sie sagen einfach Gastritis, Gastrit, Reizdarmsyndrom. ja, Reizdarmsyndrom, ja, natürlich. Zuerst denken wir in diesem Fall als Differentialdiagnose keine Magenkrebs, Ja, Darmkrebs, okay. Duodenumkrebs, Okay. Leberkrebs Ja. oder Kolonkrebs. Als differenzielle Diagnosen kommen Gastritis, Ulcus Ventriculi oder Duodeni und Reizdarmsyndrom in Betracht. Oder Oder? Ernährungsvergiftung. Ja, Ernährungsvergiftung. Ja, Gastroenteritis. Ernährung, okay. Ernährungsvergiftung. Okay, Ernährungsvergiftung. Besiz Ja, Vergiftung. Abkühlung der Beschwerden wurden die folgenden Maßnahmen durchgeführt. So als werde ich den Patient körperlich untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Loslassschmerz, Druckschmerz und Abwehrspannung vorhanden sind und ich beurteile die allgemeine Zustand von Patienten Hören Sie Darmgeräusche ab? Ja. Ich auskultiere Darmgeräusche und ich arbeite ja, Darmgeräusche. vermehrte Darmgeräusche. Und ich beurteile die allgemeinen Zustand der Patienten über Dehydratation. Dann würde ich Laboruntersuchungen durchführen und ich würde großes Blutbild, Entzündungsparameter, BSG, CRP und Labor- und Nierenwerte und Elektrolytus bestimmen lassen. Und Ich empfehle ich Sie, dabei würde ich großes Blutbild, Lökösterinsal, CRP, BSG, Leberwerte, Nierenwerte, Elektrolyten bestimmen lassen. Nicht Nein. Okay. gut für Klinik. Okay. In diesem Fall würde ich eine Stuhlprobe untersuchen. Stuhlprobe untersuchen. Dann Hämokulttest, ja. Stuhlprobe untersuchen. Test. Ich würde in diesem Fall einen Stuhltest durchführen. Okay. Und zur weiteren Abklärung würde ich eine Abdomensonografie durchführen, um die mögliche Pathologien auszuschließen. Und gegebenenfalls eine Kolonoskopie kann veranlassen. Yes. Würden Sie jetzt eine Koloskopie Nein, durchführen? nicht jetzt. Nicht jetzt, gegebenenfalls. Falls unklare Befunde haben wir gegebenenfalls, wir können eine Kolonoskopie durchführen oder veranlassen. Koloskopi. Koloskopi. Koloskopi. Koloskopi. Koloskopi, nur koloskopi. Okay, Koloskopi durchführen. Sollte sich die Ferda Diagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor. So als würde ich den Patienten stationär aufnehmen, um die allgemeine Zustand besser allgemeine Zustand stabilisieren. Zu stabilisieren und ich würde einen venösen Zugang legen und eine Schmerzmittel und ausreichende Flüssigkeit verabreichen. Dann würde ich gegebenenfalls ich oder falls würde falls bestätige ich eine bakterielle Gastroenteritis würde ich Antibiose-Therapie beginnen ja ja und ich empfehle den Patienten und ich empfehle den Patienten mehr Flüssigkeit zu Ausreichende Wasser trinken. ja, ausreichende Wasser trinken und leichte Essen nehmen. Nein. Okay. Ich denke, der Patient sollte in Ruhe eine Woche bleiben. Ja. Danach ich würde eine krank schreiben. Ja, das ist alles. Was ist Ihre Liste Sätze? Sie haben, sie haben, falls Sie Diagnose haben, würde ich meine Patienten untersuchen. Sind Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden? Würde ich mit den geplanten Untersuchungen fortfahren? Ja, das ist sehr schwierige Satz. Ja. Sie haben gesagt, als Differentialdiagnose ein Ulkus Ventriküle. Wie Ja. können Sie Ulkus Ventriküle ausschließen? Die beste weil zur Ausschließung. Die beste Wahl ist Ösophagogastroödenoskopie, ich glaube. Während der Ösophagogastroödenoskopie zeigt uns die mögliche Pathologie und wir können eine Gewebeprobe entnehmen und wir können diese Probe untersuchen. Deshalb können wir Ulkusventrikel ausschließen. Wie können Sie Ernährungsvergiftung ausschließen? Ernährung, ja, die Stuhlprobe zeigt uns die möglichen Pathologie oder möglichen, ja, wir können eine Bakterien oder Viren bestätigen. Und auch die Anamnese zeigt uns die Nahrungsgiftung der Patient und auch ihre Cousin habe ähnliche Beschwerden nach Verzehr die Pizza. Deshalb denke ich zuerst, das ist eine Ernährungsvergiftung. Aber ich sollte eine Stuhlprobe untersuchen. Gibt es, welche Fragen ist sehr wichtig, um eine Ernährungsvergiftung auszuschließen? Gibt es Jemanden Ihre Beschwerden? Umgebung ähnliche Beschwerden? Ja, gibt es jemanden? Ja. Um eine Gastroenteritis auszuschließen, auch Ernährungsvergiftung. Ausschließen. Wie können Sie Reizdarmsyndrom ausschließen? Ja, Reizdarmsyndrom. Ja. Wir können eine Abdomensonografie durchführen, aber die Kolonoskopie ist die beste Wahl für um die Was erwarten Sie bei der Koloskopie? In diesem Fall. Reizdarmsyndrom. In diesem für Reizdarmsyndrom. Ja. Was erwarten Sie? Ich warte nicht eine bestimmte Befunde. Aber mit Koloskopie können wir die andere mögliche Pathologien ausschließen. Dann wir können diese Erkrankung ist Reizdarmsyndrom sagen. Nein. Welche andere Pathologien ausschließen bei der Koloskopie? Koloskopie. Ja, zuerst ich kann Tümör ausschließen und ulcerativ Kolit und chronische entzündliche Erkrankungen kann ausschließen mit Koloskopie ausschließen. Dann ja. Divertikulose. Ja, Divertikulose auch. Aber Yani divertikülöze. Aber in Aquarium. Görenzi bei der Koloskopie eine Divertikulitis ausschließen? Ja, wir können ja in akutem Fall in akutem Attack beim Divertikulitis können wir nicht eine Kolonoskopie durchführen. Wie können Sie eine Divertikulitis diagnostizieren? Sonografie ist die zuerst wie müssen. Was erwarten Sie bei der Ultraschall der Abdomens, um eine Divertikulitis zu diagnostizieren? Ich erwarte nicht eine bestimmte Befunde mit Sonografie Nein, gibt es bestimmte für ja. Zeichen? In Divertikulitis, Ja, in Sonografie. ja, Ich weiß nicht. Oder ja. ich erinnere mich nicht jetzt. habe nicht. Was Zeichen? Ich erinnere mich ganz genau, aber silindir bulgusu tarzında bir anlam var. Diye bir şey olması lazım. Bazı. Evet, kolon duvarı silindir gibi şey olduğu için, düzleştiği için bu çok tipik bir bulguymuş Ultrasonda. Divertikülit için. ultrasonda. Divertikulitis için. Bir bakayım abi, hiç dikkat etmedim. Belki notlar